Durch die Umtriebe der USA zu Präventivschlägen gerät heute die koreanische Halbinsel in eine unverbesserliche Atomkriegsgefahr. Davon zeugt die erste Lage vom März, wo nach dem Kriegsszenarium der USA für die Invasion gegen die TVJK unter Einsatz von den bisher größten Aggressionsstreitkräften und Hightech-Kriegsrüstungen die gemeinsamen Militärübungen Key Reserve und Adler 17 wie besessen durchgeführt wurden. Während der gemeinsamen Übung Adler, die bis Ende April fortdauern wird, wollen die Kriegsfanatiker einen Monat lang die Übung Sangnyong abhalten, die die rapide Bewegung und Aufstellung und den Präzisionsschlag und Überraschungsangriff gegen die strategische Tiefe und die wichtigsten Stützpunkte der TVJK zum Ziel hat.